1. Nach diesen Ereignissen wird Gott seinen Geist über alle Menschen ausgießen, was dazu führt, dass Son und Tochter prophetisch sprechen, während Altier Traum und Junger Visionen haben. 2. Sogar über die Dienerschaft, unabhängig von ihrem sozialen Status, wird Gott in jenen Tagen seinen Geist in gleicher Weise ausgießen. 3. Gott wird beeindruckend Wunderzeichen sowohl im Himmel als auch auf der Erde erscheinen lassen, die durch Blut, Feuer und aufsteigend Rauch sollen gekennzeichnet sind. 4. Die Sonne wird ihre Helligkeit verlieren und der Mond wird wie Blut erscheinen, noch bevor der Groß und Ehrfurcht gebeten Tag des Herrn endgültig anbricht. 5. Jeder, der sich im Gebeten den Herrn wendet, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird es Zuflucht für die von Gott berufenen geben.